Abschnitt 3 aus Old Shorthand 1 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erstes Kapitel. Old Wubble. Teil 3. Wir stiegen zu Pferde und ritten weiter. Der Canyon war so lang, dass wir erst nach einer Stunde den Ausgang erreichten. Dort standen wieder mehrere Exemplare des säulenartigen Riesenkaktus, welche Früchte trugen. Als Sam Parker dies sah, hielt er sein Pferd an und sagte den anderen, indem er auf mich deutete. »Ihr werdet zugeben, Miss Schurz, dass es immer gut ist zu wissen, wie weit man auf einen Mann, mit dem man reitet, rechnen kann. Dieser Mr. Charlie hat sich zu uns gesellt und wird uns wahrscheinlich nicht so bald verlassen. Wir können in jedem Augenblick eine Begegnung mit den Comanchen haben und gezwungen sein, nach unseren Gewehren zu greifen. Meint ihr nicht, dass es da richtig ist, von ihm einige Probeschüsse zu verlangen?« »Ja, ja, er mag schießen. Er mag zeigen, was er kann«, wurde ihm beigestimmt. Nur Jos Hawley schwieg. »Ihr habt es gehört, Sir«, fuhr Parker fort, sich nun zu mir wendend. »Hoffentlich weigert ihr euch nicht, uns eine Probe von eurer Kunstfertigkeit zu geben?« »Nein«, antwortete ich. »Doch setze ich voraus, dass nicht ich allein es bin, der sein Examen abzulegen hat.« »Wer denn noch?« »Natürlich ihr.« »Ich?« fragte er gedehnt. »Ihr und die anderen Gentlemen auch, wie sich doch ganz von selbst versteht.« »Von selbst versteht? Ich wüsste nicht, warum dies so selbstverständlich sein könnte. Wahrscheinlich könnt ihr nicht besser schießen, wie ich damals, als ich zu Old Wubble kam. Ich hätte schon gestern im Lager gern einige Probeschüsse von euch gesehen, wollte euch aber nicht vor den Truppen blamieren. Jetzt sind wir allein und haben keine Zeugen, die gern lachen.« »Well, nach welchem Ziele soll geschossen werden?« »Dort stehen Kaktuspflanzen, vielleicht 150 Schritte weit. Sie tragen Früchte. Möchte wissen, ob ihr von hier aus einen solchen Kaktusapfel treffen könnt.« »Könnt ihr das denn, Mr. Parker?« »Wetter! Welch eine Frage! Zweifelt ihr etwa daran?« »Ob ich zweifle oder nicht, das ist sehr gleichgültig.« »Oho, ihr seid kein Westmann. Sonst müsstet ihr wissen, dass ein solcher Zweifel eine Beleidigung ist.« »Die Sache machte mir natürlich Spaß. Old Shatterhand sollte zeigen, dass er schießen könne.« Ich antwortete lächelnd und in ruhigem Tone. »So scheint ihr also auch kein Westmann zu sein.« »Ich? Kein Westmann?« »Oh, Devils! Sam Parker soll kein Westmann sein. Wie kommt ihr auf diese so ganz außerordentliche Idee?« »Weil ihr auch nicht zu wissen scheint, dass ein solcher Zweifel beleidigend ist. Würdet ihr sonst eine Probe von mir fordern?« »Pshah! Das ist etwas ganz anderes. Ihr reitet hier auf eurem Kutschpferde herum, um nach Altertümern zu suchen. Wir aber sind Westmänner.« »Ob ihr das wirklich seid, weiß ich noch nicht. Ihr verlangt eine Schießprobe von mir, weil ihr mich nicht kennt. Ich kenne euch ebenso wenig wie ihr mich und habe also genau dasselbe Recht zu erfahren, wie ihr mit euren Gewehren umzugehen versteht. Ich werde schießen. Ja, aber nur dann, wenn auch ihr mir zeigt, was ihr gelernt habt.« Er sah mir eine Weile ganz erstaunt in das Gesicht, brach dann in ein Gelächter aus, in welches die anderen sehr laut einstimmten, und rief dann aus: »Was wir gelernt haben! Das ist köstlich! Nicht wahr, Miss Schurz? Sam Parker soll zeigen, was er gelernt hat. Das ist ihm noch nie widerfahren, niemals in seinem ganzen Leben.« »Oho«, widersprach ich ihm, »ihr habt ja gestern erzählt, dass ihr vor Old Wubble eine Probe ablegen musstet, damals, als ihr auf 30 Schritte wohl einen Kirchturm, aber keinen Geier treffen konntet.« »Ja, dazu mal. Aber jetzt ist es anders. Jetzt hat Sam Parker es nicht nötig, sich wie einen Schulbuben examinieren zu lassen. Doch, vielleicht habt ihr einmal gehört, dass kein Westmann sich die Gelegenheit entgehen lässt, einen guten Probeschuss zu tun. Und so wollen wir auf euer Verlangen eingehen, so sonderbar es immer ist. Seid ihr einverstanden, Miss Schurz?« Die anderen 9 Männer gaben ihre Zustimmung, und so stiegen wir von den Pferden. Ich nahm mir vor, recht schlecht zu schießen und mich tüchtig auslachen zu lassen. Später konnte ich dann über sie lachen. Wenn sie mich infolge meines Vorgebens wirklich für einen sonderbaren Kauz hielten, der nach alten Gräbern suchte, so mussten sie als Westmänner doch Augen dafür haben, dass mein Rapphengst kein Kutschengaul war. Die Pulververschwendung begann. Parker und Hawley schossen zwar nicht meisterhaft, aber doch gut. Die anderen leidlich. Meine drei Kugeln gingen fehl. Sie trafen so weit vom Ziele auf den Felsen, dass ich allerdings ein überlautes Gelächter erntete und Parker in verweisendem Tone zu mir sagte. Habe es mir gedacht. Wer seine Kugeln über 20 Schritte zu weit seitwärts fliegen lässt, der sollte nicht ein solches Big Mouth sein, Sam Parker probeschießen zu lassen. Nehmt mir dieses Wort nicht übel, Sir, aber bei mir seid ihr im höchsten Grade. Ihr werdet weder ein Wild noch einen Indianer treffen und könnt froh sein, dass ihr uns getroffen habt. Ihr gefällt mir trotz alledem und wir haben nichts dagegen, dass ihr bei uns bleibt, bis wir in eine Gegend kommen, wo ihr euren Weg ohne Gefahr allein fortsetzen könnt. Wir stiegen auf und ritten weiter. Es fiel mir nicht ein, ihm das Big Mouth und die Ermahnung übel zu nehmen. Seine Ausdrucksweise war eben keine übermäßig feine und ich hatte es ja nicht anders gewollt. Es waren zunächst einige durch Schluchten getrennte Hochplateaus zu durchqueren und dann ging unser Weg nach dem Gebiete des Rio Pecos hinab, den wir, falls wir die gleiche Schnelligkeit beibehielten, morgen gegen Abend erreichen konnten. Bald gab es hier und da eine grasige Stelle, dann Laubgrün, welches aus Beerenranken und dergleichen bestand, und am Nachmittag trafen wir auf ein Wasser, an welchem erst vereinzelte Büsche und dann dichter stehende Sträucher Nahrung fanden. Gerade als die Sonne untergehen wollte, führte dieses Wasser durch ein Tal, welches unseren Pferden fette Weide bot und mehrere zum Nachtlager gut geeignete Stellen zeigte. Es standen sogar Bäume hier. Parker, der unter stillem Einvernehmen als unser Anführer galt, wählte einen Platz, der fast rundum von Büschen umgeben war und da, wo das Strauchwerk die einzige Öffnung hatte, von dem Bache abgeschlossen wurde. Diese Wahl war gar nicht übel getroffen, besonders da die Größe dieser Lagerstelle auch unserem Pferden Raum bot, die wir also während der ganzen Nacht bei uns haben konnten und nicht besonders zu bewachen brauchten. Als wir abgestiegen waren und wir anderen es uns bequem gemacht hatten, ging Parker mit Hawley fort, um zu versuchen, frisches Fleisch zu schießen. Als sie kurz nach Sonnenuntergang zurückkamen, sahen wir, dass sie Glück gehabt und mehrere Hühner geschossen hatten, die nun gebraten wurden. Dürres Gezweig zum Feuer gab es zur Genüge. Ich bekam meinen Anteil und zog mich dann, als ich ihn verzehrt hatte, vom Feuerwerk an den Buschrand zurück, wo ich mein Pferd anflockte und mich in der Nähe desselben niederlegte. Die anderen unterhielten sich in der gewöhnlichen Weise der Mestmänner, und da ihr Gespräch mir nichts Neues bot, so zog ich es vor, allein zu sein. Ich hatte mich seit der Schießprobe meist allein gehalten, und nur Jos hatte einige Male sein Pferd neben das meinige gelenkt, um einige Worte an mich zu richten, welche freundlicher waren, als es sonst seine Art und Weise zu sein schien. Er saß jetzt still bei seinen Kameraden und warf nur zuweilen eine kurze Bemerkung in ihr Gespräch. Man sah ihm an, dass er sich mit einem Gedanken beschäftigte, den ich leicht erraten konnte. Dann stand er dort auf, kam langsam zu mir herbei, setzte sich neben mich und sagte: »Darf ich zu euch kommen, Sir, oder ist es euch lieber, allein zu sein?« »Bleibt hier, Mr. Hawley, ihr seid mir recht.« »Das freut mich. Ihr scheint ein schweigsamer Mann zu sein, und ich werde euch nicht mit Worten belästigen. Bin auch lieber still als laut. Aber Dank sagen muss ich euch doch.« »Wofür?« »Für eure heutige Geschichte. Habe während des ganzen Rittes an sie denken müssen. Bin auch jetzt noch nicht ganz über sie hinweg, aber ich fühle doch schon, dass sie mir Erleichterung verschaffen wird. Es ist ein verdammt miserables Gefühl, der Mörder eines Freundes zu sein.« »Dass ihr das nicht seid, habe ich euch schon vorher gesagt, und das hat euch dann auch noch meine Geschichte sagen und beweisen sollen.« »Well, ich bin euch dankschuldig, und es ist mir, als ob ich euch lieb gewinnen sollte. Ihr seid zwar kein großes Licht im Westen, aber ihr habt so etwas an euch, was mich zu euch zieht. Gerade so, als wie wenn man rechten Durst hat und ein helles Wasser blinken sieht. So klar und hell ist euer Gesicht. Man schaut gern hinein. Darum habe ich mich über eure Schießprobe geärgert, um euretwillen natürlich nur. Es wäre mir lieb gewesen, wenn sie besser ausgefallen wäre und ihr euch nicht gar so lächerlich gemacht hättet. Wurmt euch das nicht auch?« »Nein.« »Nicht?« »Sonderbar. Es ist doch keine Ehre, so gar weit seitwärts zu schießen.« »Aber auch keine Schande.« »Doch, und zwar keine kleine.« »Die Gaben sind nicht gleich verteilt. Wer kein guter Schütze ist, der leistet wahrscheinlich in etwas anderem mehr.« »Mag sein, nur fragt es sich, ob dieses andere hier im Wilden Westen von Nutzen ist. Doch ich will euch nicht wehe tun, indem ich von etwas spreche, was ihr nicht könnt. Ich wünsche euch vielmehr alles Gute und wollte, ich dürfte euch von Nützen sein. Doch schweigen wir. ich bin kein Freund von schönen Redensarten.« Er legte sich nieder und streckte sich aus. Die am Feuer unterhielten sich so laut, wie ich es sonst nicht geduldet hätte. Aber da sie nicht wussten, wer ich war, hätten sie keine Weisungen oder gar Befehle von mir angenommen. Die Nähe von Comanchen war gar nicht ausgeschlossen, das wussten sie recht gut. Und ich, der ich den Zettel Winnetous gelesen hatte, wusste das noch besser. Ihr lautes Gespräch war eine noch größere Unvorsichtigkeit als die, dass sie ein Feuer angezündet hatten. Der Schein desselben konnte durch das Gebüsch drängen und uns verraten. Und wenn dies nicht der Fall war, so musste eine geübte Indianernase den Geruch des Rauches mehrere hundert Schritte weit bemerken. Ich nahm mir daher vor, Augen und Ohren offen zu halten, bis das Feuer niedergebrannt sein würde. So lag ich lange da, mit dem einen Ohre, um in die Ferne hören zu können, dicht an der Erde und den Blick unausgesetzt an den Büschen hinspazieren führend. Da sah ich, dass mein Pferd im Grasen innehielt und den Kopf in bezeichnender, mir wohlbekannter Weise nach der Seite hielt. Es sog die Luft ein, schnaufte leise und drehte sich dann nach mir um. Es näherte sich jemand von der angegebenen Seite, und dieser jemand war ein Weißer. Wäre er ein Indianer gewesen, so hätte der Rappe nicht geschnaubt. Das gehörte zu der indianischen Dressur, die er erhalten hatte. »Ich hosch«, sagte ich halblaut. Das Pferd verstand den Befehl und legte sich nieder. Es hatte mich gewarnt und gab nun sicher kein Zeichen der Unruhe mehr. Der, welcher sich uns näherte, sollte dem Hengste nicht ansehen, dass sein Kommen verraten war. Höchstwahrscheinlich war es ein einzelner Mann. Er musste unser Feuer gerochen haben und hatte jedenfalls sein Pferd zurückgelassen, um uns zu beschleichen. Zu befürchten war nichts von ihm, sondern es musste im Gegenteile unter den jetzigen Verhältnissen einem jeden Bleichgesichte lieb sein, auf Weiße zu treffen. Es war also anzunehmen, dass er uns belauschen und dann sein Pferd holen werde, um sich uns anzuschließen. Die Richtung, in welcher er sich befand, wusste ich also. Ich wendete mich derselben zu und schloss die Augen halb, um zwischen den fast geschlossenen Lidern hindurch die betreffende Stelle des Gesträuches zu beobachten. Er sollte nicht sehen, dass mein Blick auf ihn gerichtet war. Der Schein des Feuers drang zwischen den Blättern hindurch, deren Schatten er hell umsäumte. Ich sah eine leise Bewegung der Zweige. Der Mann kam langsam und höchst vorsichtig durch das Gebüsch gekrochen. Zu hören war nichts, gar nichts, zumal meine Begleiter noch immer laut sprachen. Jetzt hatte er den Rand des Gesträuches erreicht. Es war schwer für ihn hindurchzusehen, weil gerade diese Stelle dicht belaubt war. Er musste etwas davon entfernen, wenigstens einen Ast oder Zweig. Abbrechen durfte er ihn nicht, weil wir das dadurch entstehende Geräusch hätten hören können. Ich nahm also an, dass er ihn abschneiden würde. Und richtig, schon nach kaum einer halben Minute sah ich einen, freilich sehr geringen, Teil des Blattwerks verschwinden. Als ich nun den Blick mit doppelter Schärfe nach der Stelle richtete, sah ich zwei wie phosphoreszierende Punkte. Das waren seine Augen, die allerdings nur ein Westmann erkennen konnte, dessen Gesicht durch lange Übung geschärft worden war. Es gibt im Westen hunderte von Jägern, die es niemals fertig bringen, des Nachts die Augen eines Spähers zu entdecken. Die Übung tut es nicht allein. Sie ist zwar sehr notwendig dazu, aber es muss das auch eine Gabe, also angeboren sein. Über seinen Augen lag es wie ein hellerer Streifen, wie ein Schein von einem weißen Schleier. Der Mann musste alt sein und schneeweißes Haar haben. Da plötzlich stieß er einen lauten Ruf aus, sprang im Gebüsch auf und tat einen Sprung aus demselben hervor. »Parker, Sam Parker ist da«, rief er aus. »Das ist dein alter Bekannter, und da brauche ich mich ja nicht zu verstecken.« Die Männer am Feuer schnellten erschrocken empor. Auch Jos neben mir sprang auf. Ich blieb liegen. Old Wabbel«, schrie Parker. Aber gleich einsehend, dass er den Spitznamen dieses Mannes genannt hatte, fügte er sich verbessernd hinzu. »Fred Cutter! Verzeihung, dass mir dieses Wort entfuhr, Mr. Cutter. Die Überraschung ist daran schuld.« »Also Old Wabbel, den ich so gern einmal hatte sehen wollen und von dem wir gestern noch gesprochen hatten.« Ja, da stand er im Scheine des Feuers, grad so, wie er mir beschrieben worden war. Seine Gestalt war lang und außerordentlich schmal. An den Füßen trug er Sporen, deren Ränder von außerordentlicher Größe waren. Die dürren Beine steckten in Leggings, die wenigstens ein Jahrhundert alt zu sein schienen. Das überaus schmutzige Hemd ließ Hals und Brust unbedeckt, und darüber hing in weiten Falten eine Jacke, deren Farbe kaum mehr zu erkennen war. Sein alter Hut hatte eine unendlich breite Krempe und saß ihm tief im Genick. Darunter trug er ein Tuch, dessen Zipfel hinten bis auf die Schultern niederhingen. An den Ohrläppchen sah ich große, schwere Silberringe. In dem Gürtel steckte ein alter, langer Bowie-Knife, und mit der knochigen rechten Hand hielt er ein Gewehr umfasst, dessen Konstruktion ich jetzt nicht erkennen konnte. Das Gesicht war genauso, wie es Parker uns gestern in Worten gezeichnet hatte. Am meisten fiel an diesem früheren Könige der Cowboys das weiße Haar ins Auge, welches wie eine silberne Mähne unter dem Hute und dem Tuche hervorquoll und ihm fast bis zum Gürtel herabreichte. Er warf einen schnellen, scharf musternden Blick umher, wabbelte mit einer überlegenen Bewegung seiner Glieder durcheinander und antwortete auf die entschuldigenden Worte Parkers. »Pshaw, ich weiß, dass man mich so nennt und habe nichts dagegen, dass ihr dies auch tut. Ihr seid verdammt unvorsichtige Kerls, ihr. Brennt ein Feuer, welches man 20 Meilen weit riecht und schreit, dass man es noch 10 Meilen weiter hört. Wenn ein halbes Dutzend Rote an meiner Stelle gewesen wären, so hätten sie euch in weniger als einer Minute auslöschen können. Tis clear. Es gibt Leute, die im Leben nie klug werden. Wo kommt ihr denn eigentlich her, Boys?« »Vom Gila herüber«, antwortete Parker. »Und wo wollt ihr hin?« »Nach dem Pecos hinab.« »Das trifft sich gut. Kann euch dort brauchen. Habt ihr vielleicht das Truppenlager berührt, welches da oben einige Reitstunden hinter dem Mistake Canyon liegt?« »Wir haben dort eine Nacht gelagert.« »Sind die Uniformleute noch dort?« »Ja.« »Gut, sehr gut. Ich muss nämlich wieder hinauf zu ihnen. War schon einmal dort.« »Das hörten wir.« »Val, habe eine dringende Bitte an Sie. Brauche Ihre Hilfe. Ich werde euch das erzählen, will aber zuerst mein Pferd holen, welches ich weiter unten, als ich euer Feuer roch, angepflockt habe, um euch zu beschleichen. Bin in kurzem wieder da.« Er sprang über den Bach hinüber und verschwand. Die 10 Männer standen noch da, fast starr vor Überraschung. Nun, da er fort war, ergingen sie sich in Ausdrücken der Verwunderung. Ich schwieg wie bisher. Mein Pferd lag noch an der Erde. Da es so nicht fressen konnte, rief ich ihm zu: »Shishi!« Es sprang sofort auf und begann wieder zu weiden. Nach einiger Zeit kam Old Rubble wieder, sein Pferd am Zügel führend. Als er mit ihm den Bach übersprungen hatte, ließ er es laufen, setzte sich an das Feuer und sagte: »Diese Flamme ist eigentlich viel zu groß, tis clear. Da ich aber erst jetzt gekommen bin und also weiß, dass die Gegend sicher ist, so können wir es brennen lassen. Wie lange wollt ihr hier liegen bleiben?« »Nur diese Nacht.« »Werdet auch morgen und die nächste Nacht hier liegen?« »Schwerlich.« »Sicher. Sollt gleich erfahren, warum. Möchte nur vorher wissen, wer ihr alle seid. Sam Parker kenne ich, der damals seinen ersten Elk bei mir geschossen hat.« »Wer sind die anderen?« Parker nannte ihren Namen, deutete dann auf mich und fuhr in leichtem Tone fort: »Und der dort ist Mr. Charlie, ein deutscher Gelehrter, der nach alten Indianergräbern sucht.« Old Rubble richtete sein Auge auf mich, da ich ruhig liegen blieb, und meinte: »Nach Indianergräbern? Sonderbare Beschäftigung, aber doch auch Westmann.« »Nein«, fuhr Parker fort, »er musste heute 3 Probeschüsse tun und hat über 20 Schritte weit gefehlt.« »Hm, kenne das, habe solche Forscher gesehen, die in die Savanne kamen, um Bücher zu machen, Bücher über die Sprache und Abstammung der einzelnen roten Stämme. Bin ihr Führer gewesen und habe mich krank geärgert. Keiner von ihnen konnte das Messer oder das Gewehr richtig in die Hand nehmen. Die Gelehrsamkeit verdirbt den Menschen, tis clear. Aber jetzt eine wichtige Frage an euch. Möchtet ihr einige Dutzend Indianerscalps haben?« »Warum nicht? Von welchem Stamme?« »Comanchen.« »Soll mir recht sein, Mr. Cutter.« »Ist es leicht?« »Nicht allzu sehr. Man kann dabei leicht seine eigene Haut riskieren.« »Fürchtet ihr euch?« »Das nicht, aber ich pflege erst dann zu spielen, wenn ich die Karten kenne. Ich halte es also für richtig, dass ihr uns vorher sagt, um was es sich handelt.« »Habt ihr den Namen Old Shorehand gehört?« Bei diesem Namen ergriff alle eine Bewegung der Überraschung, und Parker fragte schnell: »Old Shorehand? Handelt es sich um den?« »Yes. Ihr kennt ihn also?« »Ja, natürlich, alle, wenn wir ihn auch nicht gesehen haben. Er ist der beste Schütze im ganzen Wilden Westen.« »Das ist vielleicht zu viel behauptet. Seine Kugel geht zwar niemals fehl, daher sein Name, aber Winnetou und Old Shatterhand schießen wenigstens ebenso sicher. Ich habe Old Shorehand vor einiger Zeit kennengelernt und allen Respekt für ihn gewonnen. Wir trennten uns vor kurzer Zeit, denn ich musste in die Gegend von Fort Stanton hinauf. Und er wollte nach dem Rio Pecos zu den Mescalero-Apachen, um dort nach Winnetou zu fragen und ihn und Old Shatterhand kennenzulernen. Kurz nach unserer Trennung erfuhr ich, dass die Comanchen die Kriegsbeile ausgegraben haben. Er wusste das nicht, und da sein Weg ihn über ihre Raute führte, befand er sich in großer Gefahr. Ich lenkte also schnell zurück, um ihn zu warnen, was nicht schwer war, denn ich kannte seinen Weg. Ich holte ihn auch richtig ein, aber der Satan hatte sein Spiel. Wir waren noch keine Viertelstunde beieinander, so wurden wir von einem Comanchenhaufen überrumpelt und überfallen. Alle Wetter! Waren es viele? Über 100. Und ihr nur 2. Yes. Und seid trotzdem entkommen. Ich wohl, aber nicht er, antwortete Old Wubble, indem sein Gesicht sich in pfiffige Falten legte. Ihr habt ihn allein gelassen? Yes. Teufel, war das recht von euch? Da richtete der Alte seinen Oberkörper auf, machte ein unendlich überlegenes Gesicht und fragte. Wollt ihr etwa mir, Fred Cutter, den man Old Wubble nennt, Vorwürfe machen? Da seid ihr nicht der Mann dazu. Merkt euch das. 1 Gramm List ist oft besser als 10 Kilogramm Pulver. Das weiß ich ganz genau. Ja, ich habe mich aus dem Staube gemacht. Denn warum nicht? Gegenwehr war nutzlos. Darum ergab sich Old Shorehand freiwillig. Ich habe gesehen, dass er nicht verletzt worden ist. Sollte ich mich auch ergeben? Dann wären wir beide gefangen gewesen. Konnten einander wahrscheinlich gar nichts nützen. Und niemand hätte von unserem Schicksale gewusst. Die Comanchen hätten uns am Marterpfahle abgeschlachtet, und es wäre erst nach unserem sanftseligen Tode ruchbar geworden, dass wir in ihre Hände gefallen und von ihnen mit einem Ticket nach den ewigen Jagdgründen beschenkt worden sind. Nein, solche Pudel schießt Old Wubble nicht. Ich machte mich lieber davon. Ihre Kugeln flogen mir zwar nach, haben mich aber nicht getroffen, 'tis clear, denn sonst würde man die Löcher sehen. Nun bin ich frei und kann Old Shorehand heraushelfen. Ist das nicht besser, als wenn ich mich mit ihm hätte gefangen nehmen lassen? Das mag richtig sein, Mr. Cutter. Aber man wird erzählen, dass Old Wubble vor den Comanchen geflohen ist. Kann euch das lieb sein, Sir? Einen Vorwurf kann mir nur ein dummer Kerl draus machen. Ein gescheiter und erfahrener Westmann aber weiß, was und wie er zu denken hat. Was ist wohl leichter, sich ohne Widerstand ergeben oder sich den Fluchtweg durch 100 Rote bahnen? Das Letztere gewiss nicht. Also, warum spracht ihr da vorhin so albernes Zeug? Ich werde Old Shorehand herausholen. Das traue ich euch zu, aber wie wollt ihr das anfangen? Es ist eine schwere und gefährliche Sache. Das weiß ich gar wohl, aber soll ich diesen braven und berühmten Jäger stecken lassen? Ich dachte sofort an die Dragoner, die da oben hinter dem Mistake Canyon lagern, und ritt direkt herauf, sie zu Hilfe zu holen. Werden Sie mitgehen? Ich vermute freilich, dass Sie sich weigern, weil Sie es auf einen anderen Comanchenstamm abgesehen haben. Aber ich werde so lange bitten oder drohen, bis Sie mir den Willen tun. Wenn es dann noch Zeit ist. Well, es eilt freilich sehr. Der Überfall geschah heute beim Grauen des Morgens. Hier muss ich mein abgetriebenes Pferd bis früh rasten lassen und erreiche die Truppen also erst morgen Abend. Selbst falls sie gleich mit aufbrechen, dauert es 2 Tage, bis wir an Ort und Stelle kommen, wo wir die Comanchen gewiss nicht mehr finden. Wir müssen ihnen also folgen, und es kann wieder 2 Tage oder länger dauern, ehe wir sie einholen. Inzwischen können sie Old Shorehand den Garaus gemacht haben. Leider aber weiß ich keinen anderen Weg, ihn zu retten. Ich rechne dabei auch auf euch, Mr. Parker. Wieso? Der Kommandant der Truppen gibt mir wahrscheinlich nur einen Teil derselben mit. Ich bitte euch deshalb, hier zu bleiben, bis ich übermorgen mit ihnen komme und euch uns dann anzuschließen. 10 Westmänner mit 10 guten Gewehren sind eine große Mithilfe. Ich sage nicht nein, und wie ich meine Gefährten hier kenne, sind sie auch bereit dazu. Ich fürchte eben nur, dass wir zu spät kommen werden. Können wir den Coup denn nicht allein und ohne die Truppen versuchen? Es würden dadurch wenigstens 2 volle Tage gewonnen. Überlegt euch das einmal, Sir. Old Wubble ließ einen prüfenden Blick im Kreise herumgehen. Das Resultat desselben schien kein sonderliches zu sein, denn er zog sein Gesicht in bedenkliche Falten und sagte: Euer Anerbieten in allen Ehren, Sir, aber es handelt sich um ein höchst gefährliches Unternehmen. Sind diese Männer hier bereit, ihr Leben für einen Fremden zu wagen, und wenn es auch ein Old Shorehand ist? Fragt sie selber, Mr. Cutter. Als Old Wubble hierauf die Leute einzeln fragte, antworteten nur Parker und Hawley in bestimmtem freudigem Tone. Den übrigen war es, obgleich sie auch Ja sagten, anzuhören, dass sie wünschten, das Abenteuer möchte weniger gefährlich sein. Well, nickte der Alte sehr ernst. Ich weiß, woran ich bin. Und nach mir deutend fügte er hinzu. Und der Altertümler dort, der 20 Schritte vorbeischießt, kann uns erst recht nichts nützen. Hätte ich nur eine Handvoll entschlossener und erfahrener Kerls, so wäre es gar kein so großes Wagnis. Man muss sich nur auf die Leute fest verlassen können. Denkt nur, wie oft Old Shatterhand und Winnetou ganz ohne alle andere Hilfe noch viel, viel schwerere und gefährlichere Dinge ausgeführt haben. Ich hatte erst den Gedanken, Winnetou aufzusuchen, aber ich weiß nicht, an welcher Stelle des Rio Pecos sein Mescalero-Stamm zu finden ist, und er hielt inne. Mein Hengst pflegte sich gern allein zu halten und kein fremdes, ihm unbekanntes Pferd in seiner unmittelbaren Nähe zu dulden. Jetzt war ihm das Pferd Old Wubbles zu nahe gekommen. Er biss nach ihm, es biss wieder und sie gerieten zusammen. »Was ist denn das für ein impertinenter Gaul, der da mein Pferd malträtiert?« rief der Alte, indem er aufsprang. Er eilte herbei und ergriff den Rappen beim Zügel, um ihn von seinem Klepper wegzureißen. Der Hengst aber stieg vorn kerzengerade empor, riss ihn mit in die Höhe und schleuderte ihn zur Seite, dass er neben mir niederflog. Er sprang schnell mit einem Fluche auf und wollte wieder zugreifen. Da warnte ich ihn. »Fasst euer Pferd, aber ja nicht das meinige. Es gehorcht nur mir und würde euch mit den Hufen zerschmettern.« Der Hengst hatte sich wirklich schon in Positur gesetzt und stand bereit, ihm im Falle eines zweiten Angriffs die Hinterhufe an den Kopf oder die Brust zu geben. Er wendete dabei den ausgezeichnet schönen Kopf zurück nach ihm und bildete so, vom Feuer beleuchtet, einen Anblick, der jeden wirklichen Pferdekenner in Entzücken versetzen musste. Old Wubble hatte vorhin das prächtige Geschöpf gar nicht betrachtet. Jetzt fuhr er einige Schritte zurück und rief erstaunt. »Thunderstorm! Was für ein Tier ist das? Das muss man genauer betrachten.« Er ging, sich respektvoll fernhaltend, um den Hengst herum. Als einstiger König der Cowboys war er gewiss ein guter Pferdekenner. Sein altes Gesicht nahm mehr und mehr den Ausdruck des Entzückens an. »So ein Pferd sah ich noch nie«, gestand er ein. »Es gibt nur einen solchen Stamm, und der wird bei den Mescaleros gezüchtet. Von ihm stammen zwei Rapphengste wie dieser hier, deren Herren...« Er unterbrach sich, trat zu mir, der ich noch immer im Grase lag, betrachtete mich genau, bückte sich, nahm meinen Bärentöter und den Henry-Stutzen, der noch in dem Futterale steckte, in die Hand, besah sich diese Gewehre, legte sie wieder hin und fragte mich. »Dieser Hengst ist euer, Sir?« »Ja«, nickte ich. »Ihr habt ihn gekauft?« »Nein.« »Geschenkt erhalten?« »Ja.« Da ging ein unaussprechlich pfiffiges Lächeln über die Falten des alten Gesichtes. Er nickte mit dem Kopfe, in dem seine Augen froh zu leuchten begannen, und fragte weiter. »Habt ihr den Jagdrock auch geschenkt bekommen und die Leggings, die ihr tragt, Sir?« »Ja.« »Und ihr forscht wirklich nach alten Gräbern?« »Zuweilen ja.« »Und heißet Charlie?« »Gewiss.« »Well, ich kenne einen Weißen, oder vielmehr, ich habe von ihm gehört, den sein Blutsbruder Charlie nennt, und ich wünsche euch, in euren Altertumsforschungen recht glücklich zu sein. Verzeiht, dass ich euer Pferd beinahe malträtiert hätte. Ich werde es nicht wieder tun. 'Tis clear.« Er kehrte zum Feuer zurück und setzte sich dort nieder. Er hatte mich durchschaut und wollte mein Inkognito nicht verraten. Die anderen begriffen sein Verhalten und seine Worte nicht und sahen ihn verwundert und fragend an. Als er ihnen aber ein gleichgültiges Gesicht zeigte und keine Antwort gab, nahmen sie, ohne sich über mich irgendwelche Gedanken zu machen, das unterbrochene Gespräch wieder auf. Ich aber erhob mich aus dem Grase und ging an ihnen vorüber, um den Lagerplatz zu verlassen, und zwar mit einer Miene, als ob ich gar keinen besonderen Grund dazu hätte. Ich wollte ihre Aufmerksamkeit nicht erregen. Es gab gar wohl einen Grund, einen sehr triftigen, für mich einmal vorzugehen. Old Shorehand und Old Wubble waren überfallen worden. Der Letztere hatte die Flucht ergriffen, und sie war ihm geglückt. Er war einer der tüchtigsten, der erfahrensten und der schlausten Westmänner. Darum wunderte ich mich darüber, dass er sich so sicher fühlte. Es stand bei mir fest, dass er von den Comanchen verfolgt worden war. Sie mussten sich doch sagen, dass er Hilfe für Old Shorehand holen werde und mussten ihn einholen, um ihn unschädlich zu machen. Er war zwar sehr schnell geritten, aber ich nahm an, dass man zu seiner Verfolgung die bestberittenen Krieger ausgewählt habe, und so konnte der Abstand zwischen ihnen, also der Vorsprung, den er vor ihnen hatte, kein allzu großer sein. Vielleicht hatten sie beim Einbruche des Abends Lager gemacht. Da sie aber vermuten mussten, dass er in dem leicht gangbaren Tale noch weiter geritten sei, so war es sehr leicht möglich, dass sie dasselbe getan hatten. In diesem Falle konnten sie jetzt nicht sehr fern von uns sein. Mochte meine Vermutung das Richtige treffen oder nicht, ich wollte einmal suchen gehen. Als ich über den Bach gesprungen war, wendete ich mich abwärts. Meine an die Dunkelheit gewöhnten Augen machten es mir leicht, mich zu orientieren. Ich wählte zum Gehen solche Stellen, die ein Reiter vermeiden musste, und fühlte mich also ziemlich sicher. Dennoch hatte ich das Bowie-Messer in der Hand und hielt mich zur schnellsten Verteidigung bereit, denn die Roten konnten das Feuer gerochen haben und zu Fuße herangeschlichen kommen. So ging ich unhörbar weiter und weiter, keinen Schritt eher wagend, als bis ich mich überzeugt hatte, keinen Feind unmittelbar vor mir zu haben. Als dann das Feuer kaum mehr zu riechen war, blieb ich stehen. Das war der kritische Punkt, die entscheidende Stelle, und ich setzte mich nieder, um zu warten. Hatten die Verfolger sich gelagert, so kamen sie nicht, und wir mussten morgen früh auf sie treffen. Waren sie trotz der Dunkelheit weitergeritten, so musste hier der Rauch ihre Nasen berühren, und sie blieben wahrscheinlich halten, um sich zu besprechen. In diesem Falle wollte ich versuchen, ihre Worte zu belauschen. Als ich wohl über eine Stunde gewartet hatte, sagte ich mir, dass mein Weg ein vergeblicher gewesen sei und die Begegnung erst morgen erfolgen werde. Ich stand auf, um zurückzukehren. Da war es mir, als ob ich von unten her ein Geräusch gehört hätte. Ich blieb stehen und horchte. Ja, es kam jemand. Sofort kauerte ich mich hinter einen Busch nieder. Das Geräusch näherte sich. Ich vernahm den dumpfen Huftritt von Pferden im weichen Grasboden. Es konnten nur drei sein. Jetzt sah ich die Reiter. Es waren nur zwei, und zwar Indianer. Da sie hoch im Sattel saßen, konnte ich gegen den Himmel ihre Gestalten deutlich erkennen. Sie ritten, ohne anzuhalten, an mir vorüber. Ich huschte seitwärts hinter Sträuchern neben ihnen her. Wenn ich dabei ja ein leises Geräusch verursachte, so wurde es von den Schritten der Pferde übertönt. Übrigens hatte ich ihnen nicht weit zu folgen, denn der eine hielt plötzlich an, sog die Luft lauthörbar ein und sagte in der mir geläufigen Sprache der Comanchen, welche derjenigen der Shoshonen ähnlich ist: »Uff, riecht das nicht wie Rauch?« Der andere schnuffelte auch und antwortete dann: »Ja, das ist Rauch. Der weiße Hund ist so unvorsichtig gewesen, ein Feuer anzubrennen. Da er das getan hat, kann er kein berühmter Krieger sein, denn ein solcher würde diese große Unvorsichtigkeit nicht begangen haben. Ja, er ist ein ganz gewöhnlicher und unerfahrener Krieger, und es wird mir und meinem Bruder nicht schwerfallen, ihn in den Skalp zu nehmen.« So hat es also genügt, dass nur wir beide ihm folgten. Mein Bruder wollte lagern, als es dunkel wurde. Wie gut, dass er mir folgte, als ich weiterritt. Wir holen den Skalp und kehren dann sogleich nach dem Saskuan Kui zurück, wohin unsere Krieger vorangezogen sind. Wir müssen aber hier absteigen. Das braucht mein Bruder mir nicht zu sagen. Ich weiß, dass man sich nicht zu Pferde anschleicht, um einen Feind zu überraschen. Sie schwangen sich von ihren Tieren und flockten diese an. Dann schlichen sie weiter, ich hinter ihnen her. Sie richteten ihre Aufmerksamkeit nur nach vorn. Ich war nur 8 Schritte von dem Hintersten entfernt. Sollte ich warten, bis sie sich bei unserem Feuer in die Büsche verkrochen? Nein, das wäre ein großer Fehler gewesen. Ich musste sie jetzt angreifen und zauderte nicht, dies zu tun. Ich steckte das Messer ein und zog den Revolver. 3, 4 schnelle, weite Sprünge. Ich erreichte den Hintermann und schlug ihm den Griff der Waffe so an den Kopf, dass er zusammenstürzte. Der Vorangehende hörte das, blieb stehen, sah sich um und fragte: »Was war das? Was hat mein Bruder...« Er konnte nicht weitersprechen. Ich war auf ihn zugesprungen, fasste ihn mit der linken Hand beim Halse und gab ihm mit der rechten einen Hieb, dass auch er zusammenbrach. Sie hatten Lassos bei sich. Ich legte die Bewusstlosen mit den Rücken gegeneinander und schlang die unzerreißbaren Riemen so fest von oben bis unten um sie, dass sie sich nach ihrem Erwachen gewiss nicht bewegen konnten. Da es ihnen aber möglich war, fortzurollen, so schleifte ich sie bis zu dem nächsten Baume und band sie an demselben fest. Nun konnten sie sich auf keinen Fall losmachen, und ich kehrte nach unserem Lager zurück. Ende von Abschnitt 3.